Der Lauf deines Lebens. Im zweiten Sommer nach dem Tod seiner Frau beschloss Peter Boyce, das kleine Haus fast am Ende der Cardcarve Road zu mieten. Nicht das Haus, wo May und er jahrelang jeden August gewohnt hatten, sondern das ältere, kleinere, mit vergrautem Holz verschallte Bauernhaus, an dem sie manchmal abends vorbeispaziert waren. Sie hatten mit dem Gedanken gespielt, es zu kaufen. In den Jahren zuvor hatten sie das rote Cape Cod Haus weiter oben gemietet, an dem May die Steinpergola so gefiel, der offene Pavillon mit Fliegengitter, das polierte Balkenwerk und das Spinett plus die lustigen roten Haushaltsgeräte und der Meerblick, obwohl es keinen Strand gab. Das rote Haus, das zwei schwulen Ärzten in Washington gehörte, hatte Pfingstrosen und Taglilien und tränende Herzen, an denen May herumgärtnern konnte, ein Spindelstrauch, der sich früh verfärbte, und warme Brisen, die Insekten wegwehten. Der fehlende Strand war ein Nachteil, aber das Haus war hell und sauber und geräumig und lief der kratzigen Unbeständigkeit von anderen Häusern in Maine, die Freunde gemietet hatten, mit Leichtigkeit den Rang ab. Ihre Tochter Polly hatte Klassenkameraden aus Tulane eingeladen. Später brachte sie ihren Mann Terry und noch später ihre Tochter Phoebe mit. Nachbarn aus New Orleans machten einen Zwischenstopp auf der Fahrt nach Dark Harbor und Stonington. Und manchmal in spätabendlich feuchtfröhlicher Stimmung spielte May Klavier und sang dazu. Und alle fühlten sich gut versorgt. Sie hatten eine Adresse in Maine, um die sie sich den Rest des Jahres nicht kümmern mussten. Peter Boyce wäre jedes Mal ebenso gern in der Stadt geblieben, selbst wenn dort die Hundstage herrschten. Immobilienfälle, sein Spezialgebiet, war im Sommer wenig gefragt. Er mochte das gelassene Abebben der sich leerenden Stadt, das Dableiben, wenn die anderen weg waren. Mal die Möglichkeit, ein Buch anzufangen und auszulesen, zu einer Matinee im Britannia Theater zu gehen, in Ruhe irgendwo essen gehen, wo es nicht überfüllt war. Aber er beschwerte sich nie. Das Rote Haus machte May so viel Freude. Schließlich stammte sie aus dem County Kerry und hatte sich in 30 Jahren noch nicht richtig mit New Orleans angefreundet. Wenn sie an Sommerabenden an dem kleinen Haus vorbeikamen, betraten sie manchmal den Garten, spähten durch die blasigen Fensterscheiben hinein, musterten die alte leere Küche mit der Handpumpe, die womöglich noch funktionierte, den mit Brettern vernagelten Kamin in der guten Stube und die großen Krater in der Decke, wo irgendwas gehangen hatte. »Das ist die reinste Scheuer«, sagte May. »Höchstens als Hühnerstall geeignet, und ein Huhn bin ich nicht, noch nicht jedenfalls.« Aber hier gab es ein Stück Strand mit einem Pfad zwischen Kartoffelrosen und Gagelsträuchern hindurch, den der Verwalter stets frei gemäht hielt. »Die Besitzer redeten zuweilen von Verkaufen«, sagte Fenderson, »aber es waren echte Mainer, schottisch-irisch.« »Die klammern sich ihr Leben lang an ihre ersten Pennies und sie verkaufen nuscht.« Er wusste, dass May aus dem Westen Irlands stammte und sagte es extra für sie so. Jedenfalls wurde das kleine Haus für zu derb und zu eng befunden. Keiner wollte die Unterhaltskosten für nur einen Monat im Jahr tragen. Und sie konnten sich auch keine Mieter wie sie selbst vorstellen. »Am Ende würde man es abfackeln, nur um da wieder rauszukommen«, sagte May auf dem Rückweg, »was eigentlich für die meisten Ferienhäuser gilt.« »Anwälte kaufen erst, wenn es gar nicht mehr anders geht«, lautete Boyces Antwort. Am Tag nach Labor Day hatten sie ihre Zelte schon wieder abgebrochen und kamen über den ganzen langen Winter nicht mehr auf das Thema zurück. Der Beschluss, das kleine Haus für den August zu mieten, war nur ein Ausdruck seiner chronischen Unruhe seit Mays Tod, das wusste Peter Boyce. Aus der Trauer war Hibbeligkeit geworden, ein kaum zu beherrschender innerer Aufruhr. Das kannte er von anderen, nicht von sich selbst. Er wurde nie ungeduldig. Ungeduld hielt er für eine Form von Faulheit. Er wäre ganz sicher nie nach Maine gekommen, wenn Maine nicht das Bedürfnis nach einer regelmäßigen Atempause von den Strotzern verspürt hätte, so nannte sie seinen alten Freundeskreis in New Orleans, wo alle vor Reichtum und Gesundheit nur so strotzten. Aber was war das für eine Unruhe? Natürlich die unruhige Erwartung, dass May bald wiederkam und ihr Leben weitergehen konnte, auch der Teil in Maine. Was sollte er denn sonst tun? Ihrem hemmungslosen Beispiel folgen? Kein Gedanke. In seinem ersten Winter allein in der 6. Straße hatte er das Trollope-Zitat immer wieder gelesen. Es gibt so großes Unglück, dass schon die Angst davor zu einer Beimischung des Glücks wird. Hieß das, er würde nie wieder in Reichweite des Glücks kommen? Oder dass das Glück mit der Trauer als Beimischung noch stärker zurückkehren würde? Beimischung, das hatte etwas Zweischneidiges. Darin bestand die Herausforderung des Verlusts, diese Erfahrung zu machen. Im ersten Sommer hatte er sich gegen eine Rückkehr entschieden. May hatte sich eine Woche nach Mitte August das Leben genommen, er hatte sie nach Hause gebracht und begraben. Im vollen Bewusstsein der Tatsache, dass eine Beerdigung im vorstädtischen Metairie, Louisiana, an einem fremden Ort und in für Katholiken unzulässiger Erde, für eine aus Tralee gebürtige Katholikin zumindest unpassend und unrühmlich war. Dabei war sie nie nach Hause, nach Irland zurückgefahren, nicht mal als ihre Eltern starben. Und sie hatte auch keine Anweisungen für ihre Beisetzungsfeierlichkeiten hinterlassen. Da konnte er offenbar nichts falsch machen. Hier konnte er sie besuchen, wenn er wollte. Bislang hatte er nicht gewollt. Aber in diesem ersten Jahr hatte nach Thanksgiving eine Art Wintererschöpfung eingesetzt, die bis nach Karneval anhielt. Nichts Überraschendes. Walter Hobbs, Partner in einer anderen Firma, lud ihn zum Angeln ein, nur Männer, nach Duck Key. Er lehnte ab. Er war gern in seinem Haus, auch allein, nur ein paar Straßen entfernt von seinem Kindheitshaus in der Coliseum Street. Bis spät nachts lesen war luxuriös, den Trollope auslesen, dann mit Forster und Wurf weitermachen. Er schätzte diese Generation für ihren geistvollen Mangel an Gewissheiten. Während die Trauer und die Gedanken an May im Hintergrund herumpolterten, las er, um die Zeit auszufüllen, nicht aus Vergnügen oder Erkenntnishunger. Er wusste, er war ein pragmatisch gesinnter Bücherwurm. Seiner Meinung nach passierten die meisten Ereignisse so, wie sie sollten. Dafür musste allerdings so manches luftdicht abgeschlossen werden. Mays Tod. Ein Bücherwurm zu sein hieß aber auch, dass, egal was man las, der Geist seine eigenen Wege ging. Unwillentlich die Fühler ausstreckte. Im Frühling kaufte er, nur um mit dem Nachdenken aufzuhören, ein Fahrrad, fuhr damit über den Damm und im Park herum. Anderthalb Jahre verflogen, irgendwie unbeachtet. Als das zweite Frühjahr kam, ertappte er sich dabei, an das Rote Haus zu denken. Nebenan waren das ganze Jahr über die Scotch trinkenden Parkers, ein pensionierter episkopalen Prälat aus Connecticut, Mays Worte. May hatte seine Frau Patty einmal beim Spannen erwischt. Sie sonnte sich auf einem Handtuch auf dem Gras. Patty starrte von ihrem Badezimmerfenster im ersten Stock aus. »Was wollte die alte Mösenschnüfflerin denn?« hatte May gesagt. »Als hätte ich gleich die ganze Angebotspalette ins Schaufenster gestellt.« Aber Boyce wusste, im Roten Haus wäre er nur von einem Zimmer ins nächste getigert, hätte sich aufgesagt, was in diesem oder jenem Raum gesprochen oder gesehen worden war, verspeiste Abendessen, getrunkene Weine, wer wen brüllkomischer imitiert hatte, und dann May am Klavier mit Debussy und Satie. Polly hatte bereits verkündet, sie werde nie wieder einen Fuß in das Rote Haus setzen. Im April war sie frisch geschieden, nach Hause gekommen, hatte sich auf den hinteren Balkon gesetzt und gefunden, Jetzt müsse ihr Vater sich einen neuen Ort suchen, wo er sich erneuern könne. Maine sei jetzt verdorben und ausgehöhlt durch den Tod. Untypischerweise schien sie über seine Trauer zweifelsfrei Bescheid zu wissen. Sie hatte sich, als bereits mit 28 unglückliche Anwältin in Chicago, auf das kulturelle Leben gestürzt, ein Opernabonnement gekauft, Phoebe beim Ballett und beim Chinesischunterricht angemeldet und erwog eine neue Karriere im Kunstmanagement. In Neuseeland vielleicht. Das war wohl, dachte Boyce, ihre Art, ihn zu manipulieren und qua Vorbild zu missbilligen. Sie hatten sich noch nie gut verstanden. Selbst für May war sie eine Herausforderung gewesen. Mit 15 war sie noch ein hübsches irisches Mädchen mit heller Haut und langen Gliedmaßen gewesen, das gern zur Schule ging und viele Freunde hatte. May hatte sie Neve getauft, das bedeutete hell und strahlend. Doch sie wurde unglücklich erwachsen, nahm zu, zeigte zunehmend sarkastische Ansichten. Sie hatte eine schnippische Zunge, Dubliner Verkäuferin, sagte May, und den dazu passenden Blick auf die Welt. Man tut, was man kann, sagte May, mehr geht nicht. Nach dem College hatte Polly ihren Namen geändert zu etwas Zivilisiertem. Neve. Was soll das sein? Im März hatte Boyce Fenderson angerufen, diesmal wegen des kleinen Hauses, des älteren Bauernhauses am Ende der Carve Road. Es wurde das Burney-Haus genannt. Er hatte selbst nicht gedacht, dass er es wirklich tun würde, dann tat er es einfach. Es kam ihm notwendig vor. Fendersons Frau war die Stadtschreiberin. Sie konnte die Renovierung arrangieren, das Haus gründlich durchreinigen, die schmierigen Vorhänge abhängen, die Decke ausbessern, die Abflüsse funktionsfähig machen lassen und Lampen besorgen, vor allem eine Leselampe fürs Bett, falls es ein Bett gab. Es gab eins. Das Licht von den Fenstern her war immer anständig gewesen, dazu dieselben zärtlichen Brisen vom Wasser her. Keine Mücken, keine Parkers. Die fernen Besitzer stimmten zu. Boyce konnte weitere Dinge mit dem Auto hinschaffen und alles andere kaufen. Er hatte keinen besseren Plan. May war in dem roten Haus gestorben. Anfang 06 hatte sie eine Runde Brustkrebs gehabt, der aber wegzugehen schien. Kleine OP, keine Chemo. Sie machten ihre Pläne für August. Dann tauchte ziemlich bald im Frühling eine neue Wucherung auf, was ihnen allen Wind aus den Segeln nahm. Übelkeit, erregende Gifte, zehrende Bestrahlung, Haare weg. Aber keine weitere OP. May saß im Frühsommer auf dem Bett in der 6. Straße, verfolgte den Irakkrieg im Fernsehen, aß Joghurt, was halt so drin blieb, spielte kein Klavier, gab keinen Unterricht, ging nicht aus. Ihre Haut war fleckig geworden, sie hatte abgenommen, rigoros verlangt, dass ihr Boys den Rücken massierte, der sich auf einmal anfühlte wie aus Pappe, nichts dahinter. Sie stellte fest, dass sie ohne jeden Zweifel sterben musste, egal wie sehr ihr Boyce versicherte, das sei gar nicht ausgemacht. Die Ärzte vor Ort in New Orleans seien mit Krebs sehr gut. Langsam wuchsen ihre Haare nach, grau. Sie trug sie jetzt, aber kurz vorher waren sie schwer und lang und braun und üppig gewesen. Mays englischer Vater, Jack Purcell, war Dichter und Kirchenorganist gewesen, ein Verwandter des großen Purcell. Er hatte in London als Pharmazeut Karriere machen wollen, doch dann lernte er ein Mädchen aus dem westlichen Kerry kennen, das weder in England bleiben noch nach Amerika gehen wollte. Wenn er sie liebte, musste er also umziehen. Er eröffnete eine Apotheke in Ballybunion, spielte in der Kirche Orgel und schrieb seine Liedchen frohgemut. May aber, seinen Augapfel, schickte er zu Verwandten nach Boston. Und bei ihrem Musikstudium in Princeton lernte sie den schlanken, fast zerbrechlichen Peter Boyce aus New Orleans kennen. Ihre Mutter verließ den Vater bald und tat sich wieder mit Owen zusammen, ihrem Footballspieler von vorher, So lief das halt hinter den sieben Bergen, sagte May. Sie war mit ihrer Mutter nie klargekommen, hatte dem Irischsein nie etwas abgewinnen können. Als sie nach Amerika kam, änderte sie sofort ihren Namen von Maeve in May, genau wie Polly. Peter Boyce teilte sie von Anfang an mit, ihr Gesicht, das typische Klavierlehrerinnen-Plumpudding-Gesicht, sei zu rund, dabei hätte es gemeißelt sein sollen. Ihre Augen zu weit auseinander, alles ein wenig schmeichelhafter Mix aus den diskret englischen Zügen ihres Vaters und den brachial-bäuerlichen ihrer Mutter. Eine irische Herkunft, sagte sie, sei ein unterschwelliges Gebrechen, ein ordinärer, trister Unfall der Geburt, der ein mittelmäßiges Ende erwarten ließ. Er war nie dieser Meinung gewesen, hatte sie immer anziehend und erdig und wunderschön gefunden, so wie sie war. Aber kaum war sie erkrankt, nahm sie zu Peter Boyces Verblüffung alles wieder an, das Irische. »Egal, ob du es vorher wolltest oder ob es dich wollte«, sagte sie, »du kommst darauf zurück.« Eine Zeit lang schien ihr das zu gefallen. Nach dem neuerlichen Ansturm im Juni wurde May griesgrämig. Auf einmal legte sie breites Fluchen an den Tag, was vorher nie vorgekommen war. Sie äußerte sich ätzend über die Eltern ihrer Klavierschüler und Schülerinnen, manchmal auch direkt an ihre Adresse, wenn es Klagen über den ausbleibenden Unterricht gab. Und sie ließ schlimme Sprüche über New Orleans ab, über Peters Kanzleipartner, deren Frauen und all ihre Freunde, die Strotzer. Sie blieb immer öfter im Bett, hörte sich Rush Limbaughs Politkommentare an, tat ihre bisherigen moderaten Ansichten als Mist ab, sprach für den Krieg und sagte, nächstes Mal würde sie Bush wählen und falls Boyce nicht aus dem Moosepot käme, würde sie sich von ihm scheiden lassen. »Ich hab dich sowieso erfunden«, sagte sie, »und das brauchte es auch.« Damit hatte sie vielleicht sogar recht. »Also kann ich dich auch sehr gut wieder entfinden.« Ihre Medikamente, sagte die Onkologin Dr. Millie, lösten eine leichte Depression aus. Obwohl May nicht deprimiert wirkte, da dürfe ein Ehemann nicht beleidigt sein. Einfach mitziehen, egal was kam. Nach Maine fahren, die Dinge würden schon besser werden. Abwarten. Aber im Frühsommer lief May nachts rastlos durch das große Haus, schaltete Lichter ein, stellte den Fernseher zu laut, manchmal lief sie auch nackt herum und gab Stöhnlaute von sich, die er nicht deuten konnte. Sie sprach mit irgendwelchen Leuten, die es nicht gab. »Könntest du das freundlicherweise bitte unterlassen?« hörte er sie von ganz oben herunterschreien und fragte sich, ob da jemand war. »Nimm das Obere, das verfickte Obere«, brüllte sie weiter. Und ein andermal, »Und warum nochmal? Sag's mir einfach, ich wehre mich überhaupt nicht, ich bin auch nicht tapfer, sag's mir einfach, du Sackgesicht, weil du nämlich verzweifelt bist, darum, du bist aus deinem verfickten Lauf geraten.« »Aber«, sagte die alte Millie zu Boyce, »ihre Überlebenschancen gingen ein ordentliches Stück über anständig hinaus. Irgendwas anderes«, setzte ihr zu. Vermutlich die Medikamente. Boyce fand es zu spät heraus. May hatte ihre Schmerztabletten, von denen sie immer etwas spinnert wurde, gehortet. Als sie ihre Pläne für Maine machten, hatte sie diskret mehr davon und stärkere verlangt. Später wurde ihm klar, wenn auch nicht richtig klar, dass sie sich aus ihren ganz eigenen Gründen in ihre ganz eigene Welt hineingebracht hatte, jenseits von Trübnis und Krebs, wo sie ihr Schicksal selbst in der Hand hatte. In Wahrheit hatte sie nie viel Schmerzen gelitten. Millie hatte schlicht nicht aufgepasst. Mit einem Mal war sie glühend dafür gewesen, nach Maine zu fahren. Die Kühle würde, verglichen mit New Orleans, das sowieso niemandem gut tat, wie das reinste Stärkungsmittel wirken. Ihm war aufgefallen, dass sie hübscher geworden war. »Ja, wie das Mädchen mit dem Flitterschal von Leech, findest du nicht?« Ihre Mutter hatte einen Druck davon in ihrem Haus in Ballybunion hängen. Es ist einfach so, sagte sie, ich brauch bloß sterben, schon hab ich meine Mädchenblüte wieder. Sie kündigte an, sie würde gleich nach der Ankunft für Patty Parker die gesamte Angebotspalette ins Schaufenster stellen, für ihn auch. Ab Juli bestellte sie Millie ab und wollte unbedingt los, hibbelige Vorfreude. Jetzt vergaß sie häufiger, auf der Toilette abzuziehen, schnauzte Boys an und auch Polly, die auf Besuch kam und erschüttert abreiste. Einmal, als sie im Wohnzimmer neben dem Sturzflügel stand, auf dem sie nicht mehr spielte, nackt und dünn, in krasser Schönheit und selbstsicher mit ihrem kurzen Bob, da sagte sie zu Peter Boys: »Weißt du, ich habe einfach in der Vergangenheit nicht genug gelebt, habe mein musikalisches Talent nicht richtig genutzt. Das ist deine Schuld, mein Schatz. Du bist ein Mensch mit mehr als einer Schutzhaut, immer ein bisschen zurückgezogen, ein Mann voll Maß und Zurückhaltung. Du glaubst, du kannst das Leben noch mal von vorne beginnen. Ich dagegen, ich lebe, als hätte ich es noch nie gelebt.« Er hielt beides für falsch. In 3 Tagen fuhren sie hoch, Virginia, Connecticut, über die hübsche Brücke aus New Hampshire raus. Sie zeigte, wo die Bushs wohnten. Wahrscheinlich sind sie jetzt gerade da im Glanz ihres Alltags und benehmen sich anständig. Das rote Haus war sauber und bereit für sie. Fendersons Frau hatte den Kühlschrank gefüllt, Wein gekauft, Fenster geputzt. Der olle Parker kam höflich vorbei, um sie für demnächst einzuladen. Kein Wort zu Mays Bob. Sie erwarteten ihre Kinder und weitere Gäste. Einen Moment würde es dauern. Lebt euch erst mal ein. Der Monat würde wie im Flug vergehen. Schon in der ersten Stunde sagte May, am hinteren Fenster sitzend, mit Aussicht auf den Rasen und das Meer: »Etwas fällt von mir ab, das spüre ich absolut. Irgendeine Last. Merkwürdig, findest du nicht, Pietro?« Manchmal nannte sie ihn jetzt so, wie früher in ihrer Jugend. »Seit Monaten passt für mich nichts mehr richtig zusammen, aber genau jetzt ist es großartig.« Sie trug eine locker sitzende Hose aus grüner Baumwolle, ein grobes, handgewebtes Hemd. Sie war schmaler geworden, wie ein Junge, dachte er. »Hirngespinste«, sagte May munter, »die halten wir für schrecklich und beängstigend. Dabei bedeutet das eigentlich nur, dass irgendwas nicht richtig zusammenpasst. Wahrscheinlich gibt es gar nichts Schlimmeres.« Sie lächelte ihn quer durchs Wohnzimmer an. Er hatte die Koffer schon eingebracht. »So haben Sie es uns im Jurastudium beigebracht«, sagte Beuys, froh über diesen beinahe normalen Wortwechsel. »Logik, Vernunft, Ratio. Das entdeckt man nicht, man erfindet es.« Er erwiderte ihr Lächeln. »Man sorgt dafür, dass die Dinge zusammenpassen.« »Das habe ich überhaupt nicht gemeint«, sagte May. Das Lächeln war aus ihrem Gesicht verschwunden. Sie war schon woanders. Es sah nur so aus, als spräche sie noch zu ihm. »Du verstehst alles so, wie du es verstehst, mein Schatz. Schon gut.« In den ersten Augusttagen wurde May fast wieder wie früher. Robust war ihr Wort dafür, als hätte sie an Gewicht und Ausdauer gewonnen, was gar nicht stimmte. Aber sie riss Witze, lief schwungvoll durch das rote Haus, summte im Bad, fuhr mit dem Wagen ins Dorf und ging einkaufen, setzte sich in den Pavillon, rief Polly in Chicago an, kaufte die Bostoner Zeitung, ging zu dem kleinen Strand der Parkers hinunter und sammelte Strandglas, als wäre sie wiederhergestellt. Sie schlief mehr, war aber immer noch zu allen möglichen Zeiten auf. Sie sagte Boys, ihr sei aufgefallen, dass die Leute im Dorf so viel redeten, auf dem Markt, bla bla bla, die reinste Epidemie. Sie saß an dem alten Kimball auf der Sonnenveranda und spielte und sang die romantischen irischen Melodien, die ihr Vater geschrieben hatte, als er um ihre Mutter warb. Kompletter Mumpitz, muss man dazu sagen. Ihr Blick auf die Welt war jetzt irisch, viel mehr als in ihrer Jugend. Sie hatte sich einmal komplett gewandelt und hatte das jetzt noch einmal vor. Außerdem wollte sie, dass sie sich liebten. oft sogar. Was ihn glücklich machte, aber auch verwirrte. Es schien ein Zeichen für irgendetwas zu sein, denn früher hatte sie sich nie sehr begeistert gezeigt. Er massierte ihr immer noch die Füße und den Rücken, wo sie Schmerzen hatte, rieb ihr Schultern und Arme ein, als wäre sie wieder jung. Sie wanderten die Straße entlang, an dem kleinen Haus vorbei, gingen diesmal aber nicht nahe heran. Beuys hatte das Gefühl, eigentlich könne er gar nichts Nützliches tun, nur Zweckdienliches. Was immer ihr Leben antrieb, sie steuerte es. Am 20. August, einem der Nebeltage, als das Wasser in der Bucht flach und konturlos dalag und die Mücken in der feuchtsalzigen Luft herumschwirrten, die Art Tag, die keiner mochte, verkündete May, sie habe einen Heißhunger auf süße weiße Melonen, die es nur am Verkaufsstand einer Farm in Warren gab. Sie könnten doch ein kleines Abenteuer daraus machen, meinte sie, nachher Austern beim Fischladen kaufen und vorm Dunkelwerden zu Hause sein. Als sie das sagte, saß sie nachdenklich im Bett. Seit ihrer Ankunft hatte sie die Krankheit selten angesprochen. »Du willst doch deinem abgezehrten, kränklichen Schatzspatz ihren Wunsch nicht abschlagen, oder?« sagte sie. »Das könntest du gar nicht, einem bleichen, hübschen Mädchen wie mir.« Beuys war müde vom Spazierengehen. Im Haus war genug zu essen, Melonen gab es im Dorf. Später fragte er sich, ob er da schon begriffen hatte, ohne es zu merken. Er holte, während May sich anzog, den Wagen aus der roten Garage. Als sie in ihrem gestreiften Hausmantel und flamingo-rosa Pantoffeln an die Seitentür kam, hatte sie Flecken im Gesicht, als wäre sie wegen irgendetwas aufgeregt. Sie hatte Lippenstift aufgelegt. »Heute bin ich keine gute Gesellschaft, Pietro«, sagte sie. »Ich bin etwas down und nachher lasse ich es noch an dir aus. Bringe dich ins Schwanken. Aber ich habe wirklich einen Heißhunger auf eine süße Melone. Womöglich geht es um Leben oder einen grausamen, langsamen Tod. Bring auch was fürs Abendessen mit. Und beeil dich. Sorry für den Fehlalarm.« Er sollte wegfahren. Nicht so schnell wiederkommen. Sie war fröhlich, gar nicht down, mit ihrem puscheligen Fuß auf der Steinstufe zur Seitentür. Ihr Hausmantel klaffte auf und entblößte einen Streifen weißer Unterwäsche und ihre blassen Schenkel. Sie winkte, schüttelte den Kopf, als er zurückwinkte und auf die Straße bog. Dann verschwand sie schnell drinnen in den Zimmern des Roten Hauses. Schatz, Spatz.